Hola, estáis escuchando Ni Man's Land, Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes a todos los oyentes del programa Ni Man's Land y un saludo desde Berlín, la ciudad aquejada de Corona Paranoia. Aunque, como bien dice mi vieja amiga, la señora Muerte, nadie muere por un virus, muere porque le llegó su hora. Pues eso. Hallo, hallo, un guten Tag an alle Zuhörer von Ni Man's Land. Einen schönen Gruß aus Berlin, der Stadt, die unter Corona-Paranoia leidet. Aber was soll das? Mein alter Freund, der Tod, versichert mir, keiner stirbt deswegen. Sie sterben, wenn ihr damit mit mir heranruckt. Na dann. Es beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Wir bieten jetzt 2 Stunden kritischen Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Wir wollen allen Hörerinnen und Hörern auch heute wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch Spaß haben. Willkommen im Niemandsland. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen und wir bauen richtige Illusionen auf. Wir zeigen neue Wege und gute alte Wege. Auf 91.4 FM Contrabanda in Barcelona. Jeden Montag direkt von 13 bis 15 Uhr von hier von der Plaza Real. Mein Name ist Detlef Hersgartz und ich bin für alles zuständig, was hier so vorgeht. Technik, Inhalt und den guten Ton. Beginnen möchte ich mit einem Lied von Wolfgang Niedecken aus seinem letzten Album Alles fließt. Wir haben aus diesem Album schon insgesamt, ich habe mir das sogar aufnotiert, 5 Songs vom ersten Teil der Doppel-CD gespielt. Jetzt möchte ich den 6. Song spielen. Du hast dich arrangiert. Du hast dich arrangiert. Wolfgang Niedecken und seine Bab aus dem Album Alles fließt. Und dass hier und hier um Jahrmarkt der Eitelkeit steht. Du denkst, sie schämt der Verstand, doch sie ist nirgendwo lang. Du hast resigniert, was sowieso passiert, war nichts an Ende kam. Du weißt nicht, wie und wann, du hast dich arrangiert. Jedenfalls viel Glück ob denen weg. Wer ist am Eck, hast du ja recht. Pass bloß auf dich, ob man. Pass bloß auf dich, ob man. Pass bloß auf dich, ob man. Und diese Woche aus Le Monde Diplomatique interessante Audios als Gastpodcasts hier im heutigen Niemandsland. Zuerst geht es einmal um das neue Machtzentrum in Washington und seine herausragenden Figuren. Restauration in Washington, ein Edito von Serge Alimi. Als Barack Obama 2008 mit Joseph Biden einen gestandenen Zentristen zu seinem Running Mate machte, wurde das als taktischer Schachzug gesehen, nachdem die Demokraten ihren Willen zum Umbruch bereits durch die Nominierung eines progressiven, schwarzen Präsidentschaftskandidaten demonstriert hatten. In diesem November will Biden selbst kandidieren, der ja nicht gerade für sein leidenschaftliches Naturell bekannt ist. Deshalb nominierte man an seiner Seite eine etwas aufregendere Figur, die nicht unbedingt für politische Radikalität, aber immerhin für erfolgreiche Inklusion steht. Kamala Harris ist die Tochter eines Jamaikaner und einer Inderin und selbst mit einem Juden verheiratet. Weiter reichte Bidens Mut nicht, denn die kalifornische Senatorin ist eine konventionelle, opportunistische Politikerin mit starken persönlichen Ambitionen und dem Talent zum Eintreiben von Spenden bei Milliardären. Die Ernennung von Harris sorgt an der Wall Street für gute Stimmung, nachdem der Jones-Index bereits im März explodiert war, als sich Biden in den demokratischen Primaries gegen Bernie Sanders durchsetzte. Harris selbst war schon früh ausgeschieden und verdankt nun ihre weitere Karriere einzig und allein dem Mann, der sie zu seiner Vize ausgewählt hat und dessen Amt sie übernehmen könnte. Was gut passt, denn Harris denkt in etwa genauso wie Biden. Amerika ist groß, Amerika ist schön, einige Reformen wären ganz nett, aber auch so inspirieren die USA die ganze Welt und schützen mittels militärischer Allianzen die liberale Demokratie gegen Tyrannen. Harris wie Biden wollen nicht mehr leisten als Obama in seinen zwei Amtszeiten. Immerhin werden sie nicht so leichtsinnig sein wie Obama, der am Wahlabend behauptet hatte, seine Wahl werde den Anfang vom Ende des fatalen Klimawandels bringen. 8 Jahre später, als Obama von Donald Trump abgelöst wurde, hatte sich das Ansteigen des Meeresspiegels nicht verlangsamt, sondern beschleunigt. Das Programm des Tickets Biden-Harris sieht auf den ersten Blick bescheiden aus, formuliert aber immerhin ein aufregendes Ziel. Man will das Weiße Haus, das man durch einen Gauner entweiht sieht, gründlich säubern. Ein führender Demokrat hat Trump kürzlich mit Benito Mussolini verglichen und Putin mit Hitler. Solche Sprüche sollen die eigenen Wähler mobilisieren, um den verhassten Gegner am 3. November aus dem Amt zu jagen. Auch die politische Klasse in den europäischen Hauptstädten setzt auf einen normalen, nicht gewillt, den Führungsanspruch der USA aufzukündigen. Sie begnügt sich mit der Hoffnung auf eine neue demokratische Administration, die ihre Partner respektiert und die moralisierenden Bekenntnisse zur Demokratie, zur freien Welt und zu den westlichen Werten glaubwürdiger formuliert. Sollen wir uns über eine solche Normalität freuen, nur weil die Alternative apokalyptisch erscheint? Langsam gehen die Kneipen wieder auf und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Hier drinnen hab ich alles, was ich brauch. Ich glaub, ich geh nie wieder raus. Saufen kann ich schließlich auch allein. Zu Hause quatscht mir dabei keiner rein. Du sagst, du willst mit mir zusammen sein, aber nein, nein, nein, ich sage nein. Draußen wird alles immer schlimmer. Ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für immer. Menschen machen Ärger, machen Dreck. Am besten schließt sich jeder selber weg. Denn wenn wir uns für immer isolieren, kann keinem jemals wieder was passieren. Wenn jeder auf der Welt so schlau wie ich, dann gäbe es Krieg und Terror nicht. Ich glaube echt, das Leben wird erst schön, wenn wir uns alle nie mehr wiedersehen. Draußen wird alles immer schlimmer. Ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für immer. Dass man aus Protest sogar das Protestieren lässt, regt euch nicht auf, geht alle rein. Keine Warteschlangen und auch kein Stress will, dass man mich in Ruhe lässt. Ich brauche doch nur mich allein. Draußen wird alles immer schlimmer. Ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für immer. Am Ende bin ich nämlich der Gewinner, weil ich mein ganzes Leben lieber drin war. Quarantäne für immer. Amerika krank. It was a dark day in Dallas, November 63. Amerika hat Trump nun erstmal überstanden. Amerika wird wohl auch die Pandemie überstehen. Spätestens dann wird sich das Land wieder mit den Problemen auseinandersetzen müssen, die die American Experience seit einigen Jahren erheblich trüben. Die Faktoren Trump und Covid-19 und vor allem die toxische Kombination aus beiden haben dieses Problem nur sichtbarer gemacht. Die aufmunternden Worte Bidens, das Beschwören der Gemeinschaft sind wichtig. Doch Worte werden die Nation nicht retten können. Ich verlese einen Artikel von Philipp Oemke. Biden sagt, zu den vier Hauptproblemen, die er als erstes angehen wolle, gehöre systematischer Rassismus. So etwas hat noch kein frisch gekürter Präsident gesagt. Die Wirtschaft, die Krankenversicherung, die Jobs, die Steuern, davon redet man im Moment des Sieges, aber systematischer Rassismus? Amerika weiß, dass es krank ist. Es zeigt alle Symptome. Die Legitimität von Wahlen wird angezweifelt. Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist zerrieben. Die Medien haben ihre Rolle als unparteiische Beobachter aufgegeben oder verloren. Eine vorwiegend weiße Ordnungsmacht leistet sich immer wieder gewaltsame Aussetzer gegenüber einer desillusionierten und gereizten schwarzen Bevölkerung. Bewaffnete Milizen auf den Straßen, keine Meinungsäußerung mehr ohne hasserfüllte Kommentare auf Social Media. Und am Ende ein Präsident, der eine Wahlniederlage nicht anerkennt. Eine Gesellschaft, die hilflos einer Pandemie gegenübersteht, deren Eindämmung vor allem Solidarität erfordern würde. Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. Evan Osnos, der gerade eine Joe-Biden-Biografie veröffentlicht hat, berichtet diese Woche im New Yorker vom Think Tank Fund for Peace, der in einer Studie den inneren Zusammenhalt verschiedener Nationen bewertet. Die Faktoren, das Niveau öffentlicher Unzufriedenheit, das Vertrauen in den Sicherheitsapparat, die Frage, wie sehr sich die politischen Gruppierungen verschanzen. Die USA verzeichneten den höchsten Rückgang aller untersuchten Nationen und landeten auf dem letzten Platz hinter Ländern wie Bahrain, Mali und sogar Libyen. Doch wodurch wurde diese Vertrauenskrise ausgelöst? Wo sind Gesellschaft, Politik und Kultur falsch abgebogen, sodass man schließlich mit Trump 20.000 Lügen und Straßenschlachten in der Pandemie endete? Dallas don't love you, Mr. President. Als ich zum ersten Mal in die USA zog, erzählt Philipp Oehmke, war mit Bill Clinton ein Angehöriger der Babyboomer-Generation Präsident. Die sichtbarsten Vertreter der Babyboomer waren männlich und weiß, sowie politisch und kulturell von den Emanzipationsbewegungen der späten 60er Jahre geprägt. Ihre Lebenserfahrung war, dass es stets aufwärts geht, alles ist erreichbar, für Wohlstand ist gesorgt, den Kindern wird es automatisch besser gehen als den Eltern. Sie brauchten keine Sicherheit. Sie konnten es sich erlauben, nach Freiheit zu streben. Sie trugen Jeans im Büro, betrogen relativ nachlässig ihre Frauen und hörten bis ins hohe Alter Rockmusik. Ihre Aufwärtsbewegung kulminierte in den späten 90ern, als ich in New York ankam. Die Boomer hatten mit ihrer Geburtenratenstärke die führenden Positionen der Gesellschaft übernommen, allen voran Bill Clinton. Shoot 'em while he runs, boy. Shoot 'em while you can. Ihr Optimismus war grenzenlos, heute wirkt er naiv. It's the economy, stupid, war Clintons Motto 1992. Wenn nur die Wirtschaft weiter wachse, werde es allen gut gehen. Die Märkte regulierten sich selbst und es schien undenkbar, dass der Dow Jones oder der Nasdaq, ein Wort, das damals in aller Munde war, wie heute Instagram, jemals sinken könnte. Obwohl er anders als Bill Clinton einen untypischen Boomer darstellt, war dies natürlich auch das Klima, in dem Donald Trump zu Donald Trump wurde. Die Freiheit betraf nicht nur die Ökonomie, sondern auch die gesellschaftliche Moral. Die Idee dahinter, die Summe aller sich selbst verwirklichenden Individuen ergibt eine glücklichere Gesellschaft. Die Generation jener Amerikaner, die heute jung sind, steht dieser Weltsicht ratlos bis verächtlich gegenüber. Sie seien in einer Welt groß geworden, in der Institutionen versagen, Finanzsysteme kollabieren und Familien zerbrechen, schreibt Brooks. Nicht Befreiung, sondern Sicherheit. Nicht Freiheit, sondern Gleichheit. Nicht Individualismus, sondern der Schutz durch das Kollektiv. Keine Geh-Unter- oder Ich-Schwimm-Leistungsgesellschaft, sondern Förderung auf der Grundlage sozialer Gerechtigkeit. I'm leaning to the left, got my head on the left. Der erste massenwirksame Weckruf, den Zerfall der USA betreffend, kam ein Jahr später, 2002. Der ehemalige Polizeireporter David Simon hatte eine Fernsehserie über seine Heimat Baltimore gedreht, eine mittelgroße Hafenstadt, nicht weit von der Hauptstadt Washington. Simons Serie lief beim Bezahlsender HBO, also dort, wo damals jene Sendungen liefen, über die die kulturellen Eliten sprachen, die Sopranos oder Sex and the City. The Wire von David Simon zeigt über 5 Staffeln, dass und warum eine Stadt wie Baltimore Anfang der Nullerjahre bereits so kaputt war wie ein failed state. For the last 50 years, they've been searching for that. Freedom, oh freedom, freedom of our people. Da war der unkontrollierbare Drogenhandel, der sich bis in die Wirtschaft und Politik zog. Da gab es die Straßen mit zugenagelten Häusern, die von schwarzen Banden kontrolliert wurden. Den Hafen, wo die weißen Arbeiter ihre Jobs verloren. Die Schulen in schlechten Vierteln waren so überlastet, dass selbst die Kinder, die lernen sollten, sich irgendwann lieber einer Drogengang anschlossen. Dazu desillusionierte Polizisten, korrupte, öffentlichkeitsgeile Politiker. Kurz, hier war jenes Vertrauen, von dem Brooks jetzt schreibt, schon längst aufgebraucht. Cross the Trinity River, let's keep hope alive. Als ich ein paar Jahre später nach Erscheinen der Serie mit David Simon durch Baltimore lief, fragte ich nach den Gründen für den Kollaps des öffentlichen Systems. Zu dem Zeitpunkt war die schockierende Wirklichkeit der Serie bereits im kollektiven Bewusstsein angekommen und wurde in den Feuilletons diskutiert. Simon sagte, die Menschen glauben nicht mehr, dass sie irgendetwas ändern können. Auch nur eine andere Formulierung für Vertrauensverlust. Never shot anyone from in front or behind. Got blood in my eye, got blood in my ear. In seinem Buch Coming Apart erzählt Murray von einem fiktiven Ort, den er Fishtown nennt, einer postindustriellen Stadt, in der mit den Arbeitsplätzen auch die Moral verloren ging. Er baut sich Fishtown aus statistischen Daten zusammen und zeichnet so ein lebendiges Bild. Die Männer in Fishtown melden sich immer häufiger arbeitsunfähig. Nur noch jedes dritte bis vierte Kind wächst bei beiden Eltern auf. Die Menschen hören auf, in die Kirche zu gehen, die vorher ein wichtiger Stabilisator der Gesellschaft war. They killed him once and they killed him twice. Killed him like a human sacrifice. Der Autor J.D. Vance brauchte Murrays Statistiken nicht, um das zu wissen. Er ist in einem solchen Fishtown aufgewachsen, nur dass es echt war. Es heißt Middletown und liegt in Ohio. Vance' Vater war abgehauen, seine Mutter Junkie. Er wuchs bei seinen Großeltern auf und schaffte es über die Marines raus aus Middletown, bis an die Ostküste, an die Yale University. Als ihn dort bei einem der ersten Dinner der Kellner fragte, ob er stilles oder sprudelndes Wasser wolle, lachte Vance hektisch. Er kannte kein Wasser mit Kohlensäure und hielt die Frage für einen Witz. What's new, pussycat? What I say? Ein paar Monate bevor die Amerikaner Donald Trump zu ihrem Präsidenten wählten, kam im Sommer 2016 Hillbilly Elegy in den USA heraus. Vance' Memoiren über die Bedingungen und die Menschen, unter denen er aufgewachsen war. And that it's 36 hours past judgment day. In New York stürzten wir uns alle auf dieses Buch. Nachrichten aus dem Hinterland. Trump, so die These derer, die das Buch lasen, habe ja nur gewählt werden können, weil er Millionen von Wählern aufgetan habe, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. In den bald berühmten Rust Belt Staaten lebt eine weiße Mittel- und Unterschicht, die in den vergangenen 20 Jahren nicht nur alles Vertrauen verloren hat, sondern nun auch wütend war. Leave me that only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was hung. Ich fuhr nach West Virginia, Ohio und Kentucky, um mir das anzusehen. Diese Gegenden sind, was man lange wohl kaum wusste, seit den Nullerjahren von Opioiden zerstört worden. Schmerzmitteln in Tablettenform, die wie Heroin wirken, mit denen 15 Jahre zuvor der Pharmahersteller Purdue den Markt überschwemmt hatte. Play John Lee Hooker, play scratch my back. Hier in den Kleinstädten gab es Arztpraxen, deren Geschäftsmodell ausschließlich darin bestand, für $250 Rezepte für Oxycontin, so der Name des bekanntesten Opioids, an die Millionen neuen weißen Junkies zu verkaufen. War Crack in den 90ern noch eine Droge der Großstädte und der Schwarzen, wurden die Oxys der Stoff des Landes und der Weißen. Die Opfer waren Familienväter oder Hausfrauen, wie Vance' Mutter. Es gab Familien, in denen waren Großeltern, Eltern und Kinder opioidenabhängig. Take it to the limit and let it go by. Als die Behörden die Pillenkliniken, wie sie genannt wurden, schlossen und die Tabletten schwerer zugänglich und teurer wurden, stiegen die meisten auf billiges Heroin um. Play another one and another one bites the dust. In Huntington, West Virginia, stand ich in einem Slum mit weißen Zombies. In Ashland, Kentucky, fuhr ich bei Notärzten mit, deren Arbeit fast nur darin bestand, zu Abhängigen auszurücken, die überdosiert hatten. In Ohio traf ich J.D. Vance. Er erklärte mir, warum seine Familienmitglieder und seine Freunde kulturell und habituell nicht anschlussfähig seien. Wie sie über Jahrzehnte Verhaltensweisen einen eigenen Blick auf die Welt, auf Wahrheit und Moral entwickelt hätten, der sie vom Rest des Landes abgekoppelt habe. Die Leute, über die Vance geschrieben hat, haben fast alle Donald Trump gewählt. In Trump und seinem aggressiven, lauernden, ewig auf den eigenen Vorteil bedachten Gebaren erkannten sie das wieder, was sie von zu Hause gewohnt waren. Einen solchen Typen, sagte Vance, habe jeder in seiner Familie gehabt. Charlie Parker and all that junk. Komischerweise hätten seine alten Freunde in Middletown immer behauptet, sie würden hart arbeiten, obwohl die meisten keinen Job hatten. Sie glaubten, die Welt sei gegen sie, dass irgendwer sie reinlegen wolle. Damit fühlten sie wie der Präsident, der behauptet, ihm werde die Wahl gestohlen. Play Harry Lloyd, play Bugsy Siegel, play Pretty Boy Floyd. Play the numbers, play the odds. Play Cry Me a River for the Lord of the Gods. Play number nine, play number six. Play it for Nancy and Stevie Nicks. Play Nat King Cole, play Nature Boy. Play down in the boondocks for Terry Molloy. Play It Happened One Night and One Night of Sin. There's 12 million souls that are listening in. Play Merchant of Venice, play Merchants of Death. Play Stella by Starlight for Lady Macbeth. Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell him we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down. But it never did get back up off of the ground. It was a hard act to follow. Second to none. They killed him on the altar of the rising sun. Play Misty for me and that old devil moon. Play Anything Goes and Memphis in June. Play Lonely at the Top and Lonely at the Brave. Play it for Houdini spinning around his grave. Play Jelly Roll Morton, play Lucy. Ich verlas einen Artikel von Herrn Philipp Oehmke. Toxische Kombination heißt er, veröffentlicht im Spiegel Nummer 47 vom 14.11.2020. Die Musik, die Sie im Hintergrund hören, ist natürlich die Musik des Meisters Bob Dylan aus dem Album Rough and Rowdy Ways, Murder Most Foul. Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Es ist mittlerweile 14:15 am frühen Nachmittag und draußen steht eine kalte, helle, aber nicht unfreundliche Wintersonne über der Plaza Real hier im Zentrum von Barcelona. 91.4 FM Contrabanda. Play the bloodstained banner, play. Estáis escuchando Niemandsland, un programa no solo y no siempre en alemán, aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona. Estamos emitiendo en directo desde la Plaza Real. Mein Heimatland. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 187. November 1938. Barcelona. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Zwei Tage nachdem Barcelona sich von den letzten Männern der internationalen Brigaden verabschiedet hatte, starteten die Truppen der Nationalisten eine erbitterte Gegenoffensive entlang des Ebro. Sie bombardierten Stellungen der Republikaner in der Sierra de Caballos, östlich von Gandesa. Dann rückten sie vor, um Pandols einzunehmen, den einzigen höher gelegenen Punkt, der sich noch in der Hand der Regierung befand. Jetzt war das Ebro-Tal schutzlos dem Angriff der Nationalisten ausgeliefert, aber obwohl es nun keinen Zweifel mehr geben konnte, dass der Krieg für die Republik kein gutes Ende nehmen würde, war niemand, weder die Journalisten noch die Fotografen, noch die Soldaten oder die Mitglieder der Regierung und am allerwenigsten Ministerpräsident Negrín, dazu in der Lage, sich dies einzugestehen. Hemingway sollte später schreiben: »In einem Krieg dürfen Sie nie zugeben, nicht einmal gegenüber sich selbst, dass er verloren ist.« Denn wenn sie zugeben, dass er verloren ist, dann sind sie geschlagen. Hemingway traf in Barcelona am 4. November ein, in dem Wissen, dass dies das letzte Mal war. Im Majestic feierte er eine Art Wiedersehen mit Herbert Matthews, Tom Delmer, Jimmy Sheehan, Hans Kahle, der ihn damals in seiner Eigenschaft als Divisionskommandeur auf dem Schlachtfeld bei Guadalajara herumgeführt hatte, und Capa. Sheehan hatte schlimme Neuigkeiten. Der junge Jim Lardner war am 21. September verschwunden, am Tag des Truppenauflösungsbefehls, und wahrscheinlich getötet worden, mit ziemlicher Sicherheit eines der letzten Opfer bei den internationalen Brigaden. Ob Hemingway sich noch an das erinnerte, was er zu Prudencio de Pereda zu Beginn des Krieges gesagt hatte? »Wenn du nicht getötet wirst, kriegst du fantastisches Material. Und wenn du getötet wirst, dann stirbst du für eine gute Sache.« Die anderen informierten Hemingway über die aktuelle militärische Lage. Enrique Lister, dessen Männern er, Matthews und Delmer, im Triumph nach Teruel hinein gefolgt waren, hatte einen Brückenkopf am jenseitigen Ufer des Ebro gehalten, doch die Nationalisten setzten ihn stark unter Druck, und es war klar, dass er die Stellung aufgeben musste. Kahle, der als Heeresoffizier über Papiere verfügte, die ihn jede Straßensperre passieren ließen, bot an, einige Journalisten zu Listers Hauptquartier zu begleiten. Am nächsten Morgen in aller Frühe verteilten sie sich also auf zwei Autos. Kahle, Hemingway und der Reporter vom Daily Telegraph, Henry Buckley, im einen und Matthews, Carper und Sheehan im anderen Wagen. Sie machten unterwegs Pause, um zu frühstücken, und erfuhren, dass die Brücke bei Moda, über die sie den Ebro hatten überqueren wollen, nicht mehr existierte. Zuerst war sie bombardiert, dann hinweggerissen worden, als die Rebellen die flussaufwärts gelegenen Schleusentore geöffnet hatten. Vielleicht könne man mit dem Boot ans andere Ufer kommen. Sie müssten sich vor Ort erkundigen. Matthews Wagen, ein alter, schwerfälliger belgischer Minerva mit defekter Kupplung, der den zerstörten Ford ersetzte, den Matthew in Teruel gefahren hatte, kam auf der mit Schlaglöchern übersäten Straße nur langsam voran, und bald hatte Carles Dienstwagen sie abgehängt. Die Felder auf beiden Seiten der schmutzigen Straße lagen kahl in der Novembersonne, und als sie sich der Front näherten, hörten sie das Geräusch von Bomben und Kanonen, was die Straße noch exponierter wirken ließ. Als der Minerva nach Mora la Nueve am linken Flussufer hineinfuhr, fanden die Journalisten ein verlassenes Dorf vor, zerstörte Häuser, aber keine Spur von Carles Auto und dessen Insassen. Granaten schlugen auf der zerstörten Straße ein, und ein paar Wachen versuchten, die Journalisten zur Umkehr zu bewegen. «Muy peligroso!» schrien sie. Matthew entdeckte einen zerstörten Stall in der Nähe einer Straßenkreuzung und fuhr seinen Wagen dort hinein, in der Meinung, hier sei er so gut wie irgendwo sonst abgestellt, falls sie es tatsächlich schaffen sollten, über den Fluss und wieder zurückzukommen. Eine Zeit lang standen die vier Männer neben dem Stall und hielten Ausschau nach Carle, Hemingway und Buckley, aber dann kamen die Einschüsse der Granaten immer näher. Die Geschosse pfiffen über ihre Köpfe und explodierten ungefähr 50 Meter entfernt von ihnen auf der Straße, und die Männer kauerten in Deckung in dem mit Abfall gefüllten Hof hinter dem Stall. Als sie sich wieder aufrichteten, meinte Sheehan zu Capper, dass heute wohl ein schlechter Tag für Fotografen sei, woraufhin Capper ihn vernichtend anfunkelte. »Gerade solche Tage sind gut für Fotografen«, sagte er verächtlich und zupfte sich einen Strohhalm vom Jackett. Dann sahen sie Hemingway, offensichtlich auf der Suche nach ihnen, die Straße heraufkommen. Er und die anderen hatten am Fluss gewartet, wo Carle einige Soldaten getroffen hatte, die bereit waren, sie im Austausch gegen Zigaretten aus Hemingways Vorräten über den Fluss zu rudern. Sie sammelten sich also unten am Fluss, kletterten in das Boot der Soldaten, einen großen flachen Kahn, und los ging's hinein in das schnell fließende, ockergelbe Wasser. Die Öffnung der Schleusentore hatte eine starke Strömung verursacht, und die Ruderer mussten sich anstrengen, dass das Boot nicht flussabwärts getrieben wurde. Am anderen Ufer angekommen, gingen die Journalisten von Mora de Ebro eine staubige Straße entlang, bergaufwärts zu Listers Hauptquartier, einem weißen Bauernhaus auf einer Anhöhe, mit Blick über das Flusstal und die dahinterliegende Sierra. Von den bewaldeten Hängen her konnten sie das Rattern von Maschinengewehren hören, der Feind kam also näher. Es war heiß in der Sonne, und die Männer zogen ihre Mäntel, Pullover und Halstücher aus. Lister kam aus dem Haus, um sich mit ihnen zu unterhalten, und Carper fotografierte ihn und Hemingway, wie sie auf einer Steinbrüstung auf der Terrasse des Hauses saßen. Obwohl Lister müde aussah, wirkte er fröhlich und herzlich. Bei Hemingway dagegen war von der übermütigen Zuversicht, die er noch in Teruel verströmt hatte, nichts mehr zu spüren. Er machte einen zögerlichen, skeptischen Eindruck. Lister entschuldigte sich mehrfach, da er Telefonanrufe im Haus entgegennehmen musste. Dann kam er irgendwann heraus und sagte ihnen, sie müssten jetzt alle gehen, und zwar schnell, denn er gebe jetzt den Befehl zum Rückzug. Auf dem Rückweg nach Mora kamen sie auf der Straße an mehreren ramponierten Panzern vorbei, und die Soldaten, die darauf unterwegs waren, streckten die Faust in die Luft. Ein einladendes Fotomotiv. Buckley und Matthews holten ihre Kameras hervor und knipsten. Doch Carper war nicht beeindruckt und ließ seine Kamera an ihrem Riemen hängen. »Sowas hat für mich keinen Wert«, klagte er. »Das sind keine Actionbilder. Ich kann keine guten Fotos machen, wenn ich nicht da bin, wo wirklich gekämpft wird.« Am Fluss stiegen sie dann in das Boot, um auf die andere Seite zurückzukehren. Die unberechenbare Strömung machte das Rudern in diese Richtung allerdings schwieriger, und als sie sich in der Mitte des Flusses befanden, brach plötzlich Granatfeuer aus, woraufhin die Soldaten die Ruder fallen ließen und unter den seitlichen Deckplanken in Deckung gingen. Plötzlich fing das Boot an, gefährlich flussabwärts in Richtung der schwarzen Verstrebungen der zerbombten Brücke zu treiben. Carle, der schon voraussah, dass sie mit den Trümmern kollidieren würden und ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben würde als zu schwimmen, zog seine Stiefel aus, und Carper fing an zu knipsen. Hemingway jedoch, der noch aus seiner Kindheit in Michigan das eine oder andere über den Umgang mit Booten wusste, griff zu den Rudern und ruderte gegen die Strömung an, als hinge sein Leben davon ab. Und ganz allmählich drehte sich der Bug des Boots weg von den Überresten der Brücke, und sie kamen sicher am anderen Ufer an. Am folgenden Tag, dem 6. November, fuhr Matthews Hemingway von Barcelona nach Ripoll in der Nähe der französischen Grenze, wo die Männer vom Lincoln-Bataillon zitternd vor Kälte in ihren verdreckten Unterkünften auf ihre Evakuierung warteten. Auf einer Straße im Dorf trafen sie Elva Bassey. Er humpelte auf einen Stock gestützt, geplagt von rheumatischen Schmerzen, die so schlimm waren, dass er nicht an der Parade in Barcelona hatte teilnehmen können. Hemingway hatte Bassey in Madrid kennengelernt, im Hotel Florida, und zuletzt hatte er ihn im April getroffen, nachdem er und seine Kameraden den Nationalisten während der großen Rückzugsbewegungen entlang des Ebro entkommen waren. Damals war Hemingway noch voller Leidenschaft und Zuversicht. Die letzten Wochen jedoch hatten ihn erschüttert. Er glich einem Boxer, der einen Faustschlag einstecken musste, den er nicht hatte kommen sehen. »Ich bin froh zu wissen, dass Sie das alles hier lebendig überstanden haben«, sagte Hemingway zu Bassey. »Ja, das bin ich auch«, erwiderte Bassey. »Denn«, fuhr Hemingway fort, als hätte Bassey nichts gesagt, »ich habe mich immer dafür verantwortlich gefühlt, dass Sie hier sind.« Bassey sah wohl etwas verdutzt aus, denn Hemingway fuhr fort, »Sie haben doch die Rede gehört, die ich beim Schriftstellerkongress gehalten habe.« Bassey nickte. »Mir ist bewusst, dass diese Rede der Grund für viele Jungs war, herüberzukommen«, sagte Hemingway, als hielt er sich für das Ein-Mann-Rekrutierungsbüro der internationalen Brigaden. Bassey konnte ihn nur fassungslos anstarren. Am Abend des 6. November veranstaltete Bola Boleslavskaja, Michael Koltsows langjährige Pravda-Kollegin, in ihren Räumen im Majestic eine Feier, um zum einen den Jahrestag der Oktoberrevolution und andererseits die Befreiung von Madrid durch die internationalen Brigaden im Jahr 1936 zu begehen. Es war eine Party ganz im Stil der Feste, zu denen sie in Madrid in einer Phase eingeladen hatte, welche ihnen mittlerweile zunehmend wie die gute alte Zeit erschien. Die Sheehans waren da, Matthews, Carper, Hemingway, André Malraux, Georges Soria, Dinah Sheehans Bruder Arthur Forbes, ein eher rechtstehender Korrespondent des Daily Express und noch viele, viele andere. Carper organisierte Lebensmittel, er schickte Leute aus, um Schinken, Bohnen, Kabeljau und Wein zu besorgen und zwang Forbes, bei hellem Mondenschein das ganze Zeug ins Majestic zu schaffen. »Das ist ein Bombermond«, teilte Carper ihm vorsichtshalber mit. Und tatsächlich wurden am frühen Abend Luftangriffe geflogen, die sie vom Hoteldach aus beobachteten. Bomben und Flugabwehrfeuer donnerten in der Ferne, rote Leuchtspurgeschosse zischten über den Himmel und Suchlichter bestrahlten die silbernen Rümpfe der italienischen Savoyas, die über ihren Köpfen hinwegflogen. Als die Angriffe aufhörten, kehrten alle wieder in Bolas Räume zurück. Sie legten Schallplatten mit Straußwalzern auf, und Carper und Georges Soria steckten sich Blumen ins Haar, tanzten zu dem Musikstück Frühlingsrauschen, und Carper bewarf die anwesenden Mädchen mit Blumen. Dann sang Agrippina, die Sängerin aus Asturias, die für ihre Auftritte an der Front berühmt war, »Viva la Quinta Brigada«, und alle sangen mit. Um Mitternacht schlug jemand vor, zur Feier des Tages die eine oder andere Rede zu halten. Da hob Bolas Fahrer, ein großer, schweigsamer Mann aus Madrid, seine Hand und bat um Ruhe. »Statt Reden zu halten«, meinte er, »sollten alle aufstehen und für diejenigen, die in der Verteidigung von Madrid ihr Leben gelassen hatten, eine Schweigeminute einlegen.« Wer nicht schon stand, kämpfte sich auf die Füße. Die Namen der Toten von Madrid, von Brunete, von Aragon, aus der Sierra und vom Ebro waren zu zahlreich, als dass man sie alle hätte nennen können. Aber sämtliche Anwesenden senkten den Kopf und gedachten ihrer. Am nächsten Morgen konnte Hemingway, der jetzt möglichst schnell wieder bei Martha in Paris sein wollte, Matthews dazu bewegen, ihn nach Perpignan zu fahren. Für ihn war der Krieg vorbei. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 187, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vale. Das Buch heißt im Originaltitel Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen im Verlag Ferrer, Strauss und Giroux, New York, 2004. Die deutsche Ausgabe ist in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart 2015 erschienen. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch hat Frau Susanne Held vorgenommen. Haben wir Mire, chama, ¿tú sabes que Angela Merkel y Nicolás Maduro se van a casar? Ay, sí que chévere, pana. Ay, pues me enteré en el Nimasland. Sí, 91.4 Contrabanda FM. ¿Tú lo conoces? Und hier beginnen die Katastrophen für die Woche vom 7. bis zum 14. Dezember 2020 im Niemandsland. Thema Putschaufrufe. In Spanien haben ehemalige Militärs Regierungschef Sanchez wüst beschimpft und die Abschaffung der Demokratie gefordert. Der linke Politiker reagierte gelassen, eine Warnung sprach er trotzdem aus. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez empfindet die Aufrufe von Militäroffizieren im Ruhestand zum Sturz seiner linken Regierung nicht als echte Bedrohung. Es handle sich um eine Randgruppe von Diktaturnostalgikern, sagte er in einem Interview der Zeitung El Periódico. Der 1975 verstorbene Diktator Francisco Franco sei immer noch im Kopf von einigen. Wirklich besorgniserregend ist aber die Verbreitung derselben Hassbotschaften in der politischen Arena durch Gruppen, die nicht unbedeutend sind, sagte Sanchez in Anspielung auf die Attacken der Rechtspopulisten von Vox und wohl auch der konservativen Volkspartei PP. Zwei Gruppen von jeweils 39 und 73 ehemaligen ranghohen Offizieren der Luftwaffe und des Heeres hatten nach Medienberichten im November in Briefen an König Felipe die Regierung scharf attackiert. Sie schrieben, Sanchez werde durch Anhänger von Terroristen und Separatisten unterstützt. Er bedrohe die nationale Einheit. Bereitet euch auf den Kampf vor, holen wir uns die Roten. So etwa heißt es in den WhatsApp-Botschaften der Offiziers-WhatsApp-Gruppe. Am Samstag folgte ein weiterer Brief ähnlichen Inhalts, der diesmal sogar von 271 Ex-Offizieren unterzeichnet wurde. Große Empörung und Unruhe löste vor allem aber die Veröffentlichung des Austauschs der Angehörigen einer dieser Gruppen auf WhatsApp aus. Im staatlichen Fernsehsender RTBE und in anderen Medien veröffentlichte Screenshots der WhatsApp-Gruppe zeigen, wie die Mitglieder Sanchez und den Vizeregierungschef Pablo Iglesias wüst beleidigten. Sie lobten demzufolge Diktator Francisco Franco, während dessen Herrschaft zwischen 1939 und 1975 mindestens 100.000 Oppositionelle verschwanden und sprachen sich für die Abschaffung der Demokratie aus. Ein General im Ruhestand schrieb demnach, bereitet euch auf den Kampf vor, holen wir uns die Roten, Kopf hoch und auf zum Kampf. Beleidigt wurden, abgesehen von linken Politikern sowie deren Sympathisanten und Wählern, unter anderem auch Homosexuelle, Feministinnen und katalanische sowie baskische Separatisten. Verteidigungsministerin Margarita Robles erstattete Anzeige. Die Aktivitäten der Ex-Militärs könnten einen Straftatbestand erfüllen, teilte sie mit. Solche Aussagen seien Grund zur Sorge, zumal in einer komplizierten politischen Lage mit Notstand, Pandemie und Wirtschaftskrise. Bleiben wir bei den spanischen Katastrophen. Madrid. Ein Gesetz zur sexuellen Freiheit will Frauen ermöglichen, angstfrei zu leben. Doch rechtsaußen positioniert sich Widerstand. Spanien, die andere Pandemie. Spaniens Gleichstellungsministerin Irene Montero hat die Legislaturperiode unter ein Motto gestellt. Sie will alles tun, um die andere Pandemie zu bekämpfen. Die Politikerin von den linksalternativen Unidas Podemos meint damit die strukturelle Gewalt, die Frauen erleiden, weil sie Frauen sind. Um dagegen anzugehen, hat das Ministerium das Gesetz der Garantie der sexuellen Freiheit ausgearbeitet. Anfang kommenden Jahres will es das dem Parlament zur Abstimmung vorlegen. Das neue Gesetz wird die Frauen erstmals umfangreich schützen, erklärte Montero in einem Gespräch mit der Taz zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch vor 2 Wochen. Das Ziel sei, dass Frauen ohne Angst vor Gewalt leben können. Während Länder wie etwa Deutschland sich noch immer schwer tun, häusliche Gewalt und Femizid spezifisch gesetzlich zu verfolgen, ist Monteros Projekt bereits das zweite Gesetz zum Thema in Spanien. 2004 wurde erstmals ein Gesetz gegen Gewalt durch Partner oder Ex-Partner erlassen. Spanien war damals Vorreiter und will es jetzt wieder sein. Der Volksmund hat Monteros Werk Nur Ja ist Ja-Gesetz getauft. Denn die Zustimmung zu einer sexuellen Handlung steht im Zentrum, so Montero. Schweigen sei keine Zustimmung. Warum das so wichtig ist? Im Juli 2016 zerrte eine Gruppe von 5 jungen, muskulösen Männern auf dem San Fermín-Fest in Pamplona eine junge Frau in einen Hauseingang. Sie vergewaltigten sie mehrfach und filmten das Ganze auch noch. Da sich die Frau nicht wehrte, sahen die Richter nur Missbrauch. Und dieser ist mit deutlich geringeren Strafen belegt als Vergewaltigung. Das Urteil hatte breite Proteste zur Folge. Monteros Gesetz ist unter anderem die Antwort darauf. Es geht um jegliche Art von Gewalt und Belästigung, nicht nur im realen Leben, sondern auch in den Netzwerken. Mehr als 40% der jungen Frauen geben an, in sozialen Netzwerken und auf Messenger-Diensten sexuell bedrängt worden zu sein, erklärte Montero. Es geht dabei um Tatbestände wie die Frage nach Nacktfotos durch Männer, mit denen die betroffenen Frauen keinerlei intime Beziehungen haben, oder der Veröffentlichung von intimen Fotos im Internet, um den Frauen zu schaden. In Spanien machte ein solcher Fall Schlagzeilen, nachdem sich das Opfer, eine Fabrikarbeiterin, deren Fotos in der Belegschaft die Runde machten, das Leben nahm. Geschlechtsbezogene Gewalt und Belästigung jeder Art ist die am weitesten verbreitete und gleichzeitig am wenigsten sichtbare und am meisten normalisierte Verletzung der Menschenrechte, erklärte Montero. Seit 2003 offiziell Statistiken erstellt werden, sind in Spanien 1074 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet worden. Allein in diesem Jahr sind es bereits 41. Jede zweite Frau wird Opfer. Seit 2007 ein Notruf eingerichtet wurde, gingen knapp 1 Million Anrufe ein. Eine Großumfrage des Gleichstellungsministeriums zeigt, jede zweite Frau im Alter von über 16 Jahren wurde Opfer von machistischer Gewalt. 80% der Opfer zeigten ihren Aggressor nicht an, aus Angst, ihnen würde nicht geglaubt. Eine integrale Betreuung soll künftig dafür sorgen, dass Frauen leichter eine offene Tür in den Institutionen finden. Unter anderem werden Fortbildungsmaßnahmen und Sensibilisierungskampagnen bei Polizei, Justiz und Gesundheitsbehörden durchgeführt. Außerdem muss die Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass der entstandene Schaden wieder gut gemacht wird, sagte Montero. Das neue Gesetz sieht Betreuung vor, bis die Frau ihr Lebensprojekt wieder aufnehmen kann. Das umfasst auch die Kinder, die von dieser Gewalt mit betroffen sind. Im neuen Haushalt stehen für all das 258 Millionen Euro zur Verfügung. Das Gesetz 2004 wurde einstimmig vom Parlament angenommen. Dieses Mal wird das wohl nicht so sein, denn rechts gibt die radikale Vox den ideologischen Ton an. Gewalt hat kein Geschlecht, heißt deren Parole. Sie werfen Montero vor, eine Gender-Diktatur errichten zu wollen. Von rechts gegen die Frauen. Die extreme Rechte hat weltweit die Frauen zur Zielscheibe ihrer Hassreden gemacht, weil die Frauenbewegung die Bewegung ist, die das größte Potenzial der gesellschaftlichen Veränderung in sich birgt, antwortet Montero. Vox, drittstärkste Kraft im Parlament, wird auf jeden Fall gegen Monteros Gesetz stimmen. Und es sieht ganz danach aus, als könnten sie die konservative Partido Popular und die rechtsliberale Ciudadanos mitreißen. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel kommt diese Woche mit einer groß angelegten Reportage an die Kioske und ins Internet natürlich, das braucht man nicht dazu zu sagen. Goldkinder, Gründer, Erben, Glücksritter, wie die jungen Reichen Deutschland verändern, heißt die Reportage. Ich werde ein paar interessante Stellen daraus zitieren. Da heißt es, sie sind jung, haben ein Vermögen geerbt oder sind erfolgreiche Gründer. Nun stehen sie vor der Frage, wohin mit all dem Geld? Die Welt verbessern oder nur den eigenen Kontostand? Es gibt jetzt ein Porträt einer neuen Schicht von Reichen, die Deutschland prägen werden. Der Report ist sehr üppig ausgestattet mit Fotos und Informationen. Hier haben wir schon den ersten auf einer großen Seite. Der Mann heißt Julian Kögel, ist 32 Jahre alt, arbeitet im Imperium seines Vaters, des Medienunternehmers Karl-Heinz Kögel, und versucht, die beste Version seiner selbst zu werden. 300 Millionen Euro beträgt Schätzungen zufolge das väterliche Vermögen. Ist ja nicht schlecht. "75 Jahre Frieden und Jahrzehnte des Aufschwungs", sagt der Spiegel, "haben Deutschland einen nie dagewesenen Wohlstand beschert. Die Bundesbürger haben 6,6 Billionen Euro allein an Geldvermögen angehäuft. Hinzu kommen Immobilien und Betriebsvermögen. Doch dieser Schatz ist verdammt ungleich verteilt. Das reichste Hundertstel der Gesellschaft besitzt etwa ein Drittel davon. Diese Oberschicht befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch. Eine neue Generation übernimmt Verantwortung. Sie eint, dass sie jung, erfolgreich und vermögend ist. Sie trennt, dass sie sehr unterschiedlich zu ihrem Geld gekommen sind und auch deshalb aus völlig verschiedenen Blickwinkeln auf Reichtum schaut, auf die Wirtschaft, aufs Land. Das sind die Gründer, die zur richtigen Zeit eine zündende Geschäftsidee hatten. Dazu Courage, Glück und solvente Investoren. Es ist ein seltener, mitunter steiniger Weg ganz nach oben. Wer auf Nummer sicher gehen will, kommt besser schon wohlhabend zur Welt. Wie jene Söhne und Töchter der High Society, die im elterlichen Betrieb aufrücken. Manche wurden von klein auf darauf gedrillt, die Dynastie fortzuführen. Manche aber entfliehen ihrem Clan. Den guten Namen und das Kapital nehmen sie mit und machen ihr eigenes Ding. Die einen sind in dem Bewusstsein aufgewachsen, etwas Besonderes zu sein, haben Privatschulen besucht, wo sie unter ihresgleichen lernten, und Elite-Universitäten. Die anderen haben sich diesen Status erst erarbeitet. Sie kennen noch das andere, eher normale Leben. Sie alle werden Deutschland mitprägen in den kommenden Jahrzehnten, sagt der Spiegel. Wie sie leben, woran sie glauben, ist nicht nur Stoff für Bunte und RTL, sondern von gesellschaftlicher Relevanz. Was haben sie mit ihrem Geld vor? Die Welt verbessern oder nur den eigenen Kontostand? Bewahren oder etwas Neues wagen? Die Antworten darauf sind essentiell für Deutschlands Zukunft. Jede funktionierende Volkswirtschaft braucht einen gesunden Rhythmus aus Tradition und Innovation, braucht Standbein und Spielbein. In den letzten Jahrzehnten war Deutschland eher aus dem Takt geraten. Es überwog Sicherheitsdenken. Die großen Erfindungen und das Risiko spielten woanders. Ändert sich das mit dieser neuen Generation? Vermögensforscher Thomas Drien ist davon überzeugt. Die neuen Reichen hätten nicht nur andere Fähigkeiten als die Generationen vor ihnen, sie dächten ganz anders über ihr Geld. Sie fragten sich viel häufiger, wie sie mit ihrem Vermögen die Welt verbessern können. Greta, nicht Geissens, heißt die Losung. Der Spiegel hat seit Jahresbeginn sowohl millionenschwere Erben als auch Gründer begleitet. Es war nicht einfach, junge Reiche zu finden, sagt der Spiegel, die öffentlich über ihr Leben sprechen wollen. Das liegt in der Scheu, über Geld zu reden, die in Deutschland ausgeprägt ist, aber auch an individuellen Befindlichkeiten. Wenn Person X in derselben Geschichte auftauche, wolle man darin keineswegs vorkommen. Vor allem Frauen zeigen sich zurückhaltend, weshalb sie in diesem Text leider unterrepräsentiert sind. Sie sei keine Person des öffentlichen Lebens und habe kein Interesse, diesen Status zu ändern, lässt eine Milliardärin Ende 20 übermitteln. Eine Gründerin schreibt, sie konzentriere sich aufgrund der aktuellen Lage nur auf ihr Unternehmen und meine kleine Tochter. Und dann gibt es noch jenen jungen Herrn, der fröhlich berichtet, wie er sein Erbe verjubelt, danach aber von seinem Anwalt zurückgepfiffen wird, weil das Finanzamt sonst womöglich spitz kriegt, dass die Millionen in Panama deponiert sind. Was am meisten erstaunt, selbst jenen, denen es an nichts fehlt, ist Neid nicht fremd. Da ist der Gründer, der sich abschätzig über Erben äußert, weil die nichts leisten müssen. Da ist die reiche Familie A, die über die reiche Familie B lästert. Sie verprasse nur das Geld des verblichenen Patriarchen. Alles nicht zitierfähig, versteht sich. Ein paar Zahlen zum Phänomen. Die Anteile des Netto-Gesamtvermögens in Deutschland aus dem Jahr 2017 zeigen, das reichste Zehntel der Bevölkerung besitzt mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. 56%. Das ärmste Zehntel besitzt gar kein Vermögen oder hat nur Schulden. Der Geldadel, die reichsten Deutschen 2020 nach Vermögen in Milliarden Euro. Die Platzierung ist im Manager-Magazin in der Liste der reichsten Deutschen, Stand September 2020 erschienen. Nummer 1, Familie Reimann, Getränke, Kosmetik, 32 Milliarden. Nummer 2, Herr Dieter Schwarz, Einzelhandel, Lidl, Kaufland, 30,0 Milliarden. An dritter Stelle liegt Herr Stefan Quandt und Frau Susanne Klatten. Die sind für Autos zuständig, BMW, Beteiligungsgesellschaften, 25 Milliarden. Nummer 4, Familien Albrecht und Heister, Aldi Süd, Immobilien, 23 Milliarden. Platz 5, Familie Merck, Pharma Chemie, 21,5 Milliarden. Platz 6, Familie Henkel, Konsumgüter, 18 Milliarden. Platz 7, Familie T. Albrecht, Junior und B. Albrecht, Aldi Nord, Immobilien, 17,4. 8, Heinz Hermann Thiele, Autozulieferer, Luftfahrt, Bahn, 17 Milliarden. Und Nummer 9, Familie Brenningmeier, C&A Immobilien, Beteiligungen, 14 Milliarden. Und auf Platz 10 dieser Top 10 der reichsten deutschen Familie Porsche, Autobeteiligungen mit 13,5 Milliarden Euro. Noch ein paar Zahlen, und zwar die Liste der Reichen, die jünger als 40 sind. Auf Platz 153 ist Herr Hakan Kotsch, der ist 36, und Herr Christian Bertermann, der ist auch 36. Die haben mit Internet 1,2 Milliarden gemacht. Auf Platz 153 ebenfalls Martin Klong, 33, Bastian Nominacher, 36, und Alexander Rinke, 31, Software. Die haben auch 1,2 Milliarden. Albert von Turn und Taxis, Grundbesitz Immobilien, 0,65 Milliarden. Auf Platz 320 Florian Grob, 23 Jahre alt, Maschinenbau, eine halbe Milliarde hat der Mann. 378 Sarang, Christian Berner, der ist 36 Jahre alt, Befestigungstechnik, Chemie, 0,45 Milliarden. Das war eine kleine Auswahl der reichsten Deutschen, die jünger als 40 sind. Es geht noch weiter, es gibt sogar die goldenen 20er. Die 10 jüngsten Milliardärinnen, das sind Frauen, und Milliardäre, das sind Männer, 2020 weltweit nach alter Vermögen in Milliarden Dollar. Da ist erst einmal eine Frau, Alexandra Andresen, die lebt in Norwegen, die ist 24 Jahre alt und die besitzt 1,4 Milliarden. Ihr Geschäft sind die Geldanlagen, eine Spekulantin. Dann Katharina Andresen, ihre Schwester, die ist 25, ein Jahr älter, ebenfalls aus Norwegen, die hat auch 1,4 Milliarden mit Spekulationen angehäuft. So, und hier verlasse ich diese Liste. Ich will sie nicht weiter langweilen mit all den Namen, die einem ja nichts sagen. Es geht darum, dass es viele, viele, viele, viele super, super Reiche gibt, die nicht nur Messi heißen oder Cristiano Ronaldo. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, herrscht da nicht irgendwo ein Zusammenhang mit den vielen, vielen, vielen Armen, die es gibt, die am Hungertuch nagen und kurz vor dem Verrecken stehen? Ist da nicht irgendetwas falsch verteilt? Und steckt da nicht irgendwo auch ein gewisses System dahinter? Und lässt sich das nicht doch irgendwie ändern? Winter im Nimmensland. Auch sehr interessant, ein Interview über den Klimawandel mit Herrn Brömser. Andreas Brömser ist 38 Jahre alt und Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Der wurde im Spiegel gefragt: Herr Brömer, kennen Sie das Gefühl, dass sich die Jahreszeiten verschieben? Antwort Brömer: In der Pflanzenwelt ist das nicht nur ein Gefühl, sondern das lässt sich nachweisen. Anhand einer phänologischen Doppeluhr lässt sich das zeigen. Phänologische Doppeluhr? Brömer: Die Phänologie ist die Beobachtung der Abläufe in der Natur über ein Jahr hinweg. Der Zeitpunkt des Blattaustriebs, der Blüte, der Fruchtbildung, der Blattfärbung und des Blattfalls. Uhr bezieht sich in dem Fall nicht auf den Tag, sondern aufs ganze Jahr. Also, die 10 phänologischen Jahreszeiten werden durch die Pflanzen definiert. Der Vorfrühling beginnt mit der Blüte, der Hasel so etwa Mitte Februar. Die letzte phänologische Jahreszeit, der Winter, beginnt mit dem Blattfall der Stieleiche. Spiegel, und wie haben sich die Jahreszeiten verschoben? Brömser. Wenn man den Zeitraum 1961 bis 1990 mit 1991 bis 2018 vergleicht, haben sich die Frühlings- und Sommerjahreszeiten um rund 2 Wochen nach vorn verschoben. Zum Beispiel hat die Haselblüte im Zeitraum 1961 bis 1990 im Mittel am 3. März begonnen. Mittlerweile, also 1991 bis 2018, sind wir beim 15. Februar. Der phänologische Winter ist rund 2 Wochen kürzer geworden. Spiegel, woran liegt das? Brömser, am Klimawandel. Den zweifeln ja immer noch Leute an. Nur sind diese Veränderungen in der Natur harte Fakten. Wenn gewisse Bäume im Schnitt 2 Wochen früher blühen, lässt sich das nicht wegdiskutieren. Spiegel, das bedeutet, dass es irgendwann keinen Winter mehr geben wird. Brömser, dass der phänologische Winter komplett verschwindet, ist eher unwahrscheinlich. Aber er wird sich weiter verkürzen. Die klassischen Erwartungen Schnee, Frost, Kälte wird es immer seltener erfüllen. Im Sommer ist es umgekehrt. Die Sommerstunden nehmen zu, die Temperaturen gehen nach oben. Es regnet eher stärker, aber seltener. Es wird in Richtung Bilderbuchsommer gehen. Es ist zwar schön, wenn es länger sonnig und warm ist, aber das Regenwasser fehlt und die Natur verdorrt. Selbst für den, der nicht von der Natur leben muss, wird sie unansehlich. So, das waren jetzt genug Katastrophen für heute. Spielen wir ein Lied und danach kommen die Barcelona-Nachrichten. Konstantin Wecker, Leben im Leben, von seinem Album Poesie und Widerstand. Für alle, die mit mir noch auf der Suche sind, nach einer Welt, die es vielleicht nie geben kann, die kein Gemälde sein wollen, sondern immer Skizze sind und unvollendet enden irgendwann. Für die Verrückten und für alle, die daneben stehen, auch für die Leisen, die man meistens übersieht, die ohne Mehrheit bleiben ausgegrenzt und unbequem, für die Vergessenen im letzten Glied. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst, dazwischen nur tänzelnde Schweben, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immerhin Leben im Leben. Sing für alle, die wie ich nicht frei von Fehlern sind, für jeden, der zu seinem Scheitern gerne steht, der sich nicht zügeln lassen will von diesem kalten Wind, der uns zurzeit so rücksichtslos entgegenweht. Den seitlich Umgeknickten wollen wir zur Seite stehen, den niemals Angepassten sing ich dieses Lied. Die ohne Mehrheit bleiben ausgegrenzt und unbequem und die auch helfen, wenn es keiner sieht. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst, dazwischen viel Tränen und Schmerzen, den Sinn dieses Daseins kein bisschen erfasst, doch immerhin reicher im Herzen. Nichts Großes erreicht, keine Orden, keine Yacht, dazwischen noch Tränen und Schmerzen, vom Reichtum beschämt, von der Macht nur verlacht, doch immerhin reicher im Herzen. Kein Ende in Sicht, den Anfang verprasst, dazwischen nur tänzelnde Schweben, den Sinn dieses Unsinns noch lang nicht erfasst, doch immerhin Leben, Leben. Notícies de Barcelona a Niemands Land. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 7. bis zum 14. Dezember 2020. Das Neueste hier aus der Stadt. Alte Menschen in der Pandemie. 100.000 alte Menschen leben allein in Barcelona. 24.000 von ihnen sind auf Pflegehilfe angewiesen. Und dies außerhalb des Bereichs der Altersheime. Wenn die Pandemie uns etwas gelehrt hat, dann ist es die Erkenntnis, dass wir das gegenwärtige Modell der Altersheime überwinden müssen und auf andere Konzepte setzen müssen, die uns helfen, ein würdiges Altwerden im eigenen Heim hinzubekommen. Das sagte die Concejala de Salud, Gesundheitsstadträtin von Barcelona, Frau Gemma Tarafa. Schon vor 5 Jahren hatte das Rathaus ein Konzept vorgelegt, um die Betreuung alter Menschen in deren eigenem Zuhause zu fördern. Und hier liegt die große Schwierigkeit. Das SAD, Servicio de Atención Domiciliario, der sogenannte Hausbetreuungsdienst. Dieses Pilotprojekt hat es schwer. Die privaten Betreuungsdienste erfüllen oft die Mindeststandards nicht. Wir haben gemerkt, dass diese Arbeit meist von prekär beschäftigten Frauen ausgeführt wird, die wenig professionell sind und oft weite Anfahrtswege haben. Kaum 800 Euro Monatslohn verdienen diese Arbeiterinnen. Hier sei unbedingt eine bessere Beteiligung des Govern gefordert, das heißt der katalanischen Landesregierung. Das Rathaus alleine könne auf lange Sicht die Betreuungskosten nicht alleine übernehmen. Daneben müsse eine Professionalisierung und Tariflohnentgeltung des Pflegepersonals betrieben werden. Thema Wahlen in Katalonien am 14. Februar 2021. Die Landesregierung von Katalonien hat am Mittwoch ihr Wahlkampfkonzept vorgestellt. Der Wahlkampf soll demnach in erster Linie virtuell und mit Gesichtsschutzmasken betrieben werden. Das Ziel, so Frau Meritxell Budó, sei es, die Gesundheit der Bürger zu garantieren und mit ihrem Recht auf freie Wahlen zu vereinbaren. Sie schließe immer noch nicht aus, die Wahlen auf 2 Tage zu verteilen, wenn die Pandemie dies erforderlich mache. Thema Migranten. Die Stadt Barcelona hat sich am Dienstag bereit erklärt, ein Kontingent von 50 Flüchtlingen bzw. Migranten, die in den letzten Wochen zu Tausenden auf den Kanarischen Inseln gelandet sind, aufzunehmen. 15.000 afrikanische und nordafrikanische Menschen, in der Mehrzahl junge Männer, sind 2020 auf die Kanaren gekommen. Das Rathaus von Barcelona über seine Sozialdienste erklärte, dass man zuerst einmal Menschen aufnehmen wolle, die besonders gefährdet seien. Vulnerables heißt das, also Frauen, Mädchen. Sie werden zuerst in städtischen Aufnahmestellen aufgenommen, wo sie eine erste Betreuung erhalten werden. Der zuständige Stadtrat, Concejal Marc Serra, erklärte, dass man lange über diese Formel besonders gefährdet, also vulnerable auf Spanisch, mit den staatlichen Behörden verhandelt habe. Man dürfe Gran Canaria nicht zu einem neuen Lesbos werden lassen. Die Kosten für die Unterbringung in Barcelona der Migranten soll der spanische Staat übernehmen. Terrassenfieber in Gelb. Wo man im Zentrum von Barcelona nun auch geht und steht, überall stößt man jetzt auf gelbe Pflöcke und gelbe panzersperrenhafte Betonblöcke, oft mit Blumenkübel verschönert. Es sind die neuen Terrassenraumtrenner, die vom Rathaus eingerichtet wurden, um der Kneipenbranche unter die Arme zu greifen. 1.300 davon wurden mittlerweile dem Asphalt der Fahrbahnen abgerungen. 8.600 Tische haben dort Platz, die meisten im Bezirk Gracia. Da gibt es nämlich 844 plus 256 neue Tische. Ciudad Bella hat 167 plus 69 neue bekommen. 3129 Terrassen von Restaurants und Kneipen sind insgesamt von der Erweiterungsmaßnahme betroffen. Das Rathaus hat also eine Kehrtwende von 180 Grad vollzogen, weil eben die Erkenntnis da ist, dass es für viele Gastronomiebetriebe mittlerweile um die nackte Existenz geht, nach all den Pandemiebeschränkungen und dem Ausbleiben der Kunden. Kunststadt Barcelona. Empfehlenswert die Ausstellung eines der im Moment wohl internationalsten katalanischen Künstler, Jaume Plensa, in der Galerie Senda in der Calle Trafalgar 32 im Zentrum der Stadt. Carles Duran sagt zu Recht, dass in der gegenwärtigen Situation die Kunst von Plensa uns Frieden, Nachdenklichkeit und Gelassenheit einflößt. Die Arbeiten Plensas sind dermaßen überzeugend und magisch, dass wir von Niemandsland wirklich jeder Frau und jeder Mann empfehlen, sich die Arbeiten des Künstlers einmal anzuschauen. Materialien sind unter anderem Holz, Basalt, Alabaster, Stahl und verschiedenes andere. Großartig die Statuen, besonders Minas Words. Man könnte sogar sagen, dass die Kunst von Jaume Plensa in Kunst geformte Philosophie ist. Der Künstler selber sagte letzte Woche in einem Interview Folgendes. Barcelona macht eine schwere Zeit der Selbstaufgabe durch. Es ist, als habe die Stadt das Interesse an sich selbst verloren. Ich bin aus Barcelona, aber ich empfinde es nicht als meins. Tourismuspleite, Tourismushölle. Die Tourismusbranche schafft es nicht, aus der durch die Pandemie verursachten Talsohle herauszukommen. 56,8 Millionen Touristen weniger als 2019 besuchten im Jahr 2020 die Iberische Halbinsel. Dies geht aus den neuesten Daten hervor, die das INE, das Instituto Nacional de Estadística, Statistische Bundesamt, am Mittwoch veröffentlichte. 63 Milliarden Euro Umsatzeinbuße für die Branche sind die Folge. Im Oktober 2020 erhielt Spanien den Besuch von 1 Million ausländischer Touristen, 86,6% weniger als im Vorjahreszeitraum. Katalonien andererseits ist die autonome Region Spaniens, die relativ am meisten Touristen während des Pandemiejahres erhielt, bis Oktober 3,7 Millionen, doch 78,5% weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Prozess und die Folgen. Der Radiosender Cadena Ser hat eine Umfrage an die Hörerinnen und Hörer durchgeführt. Es geht um die Ablehnung des obersten Gerichtshofes, den Häftlingen des katalanischen Separatismusprozesses die Haftverschonung zu gewährleisten, den sogenannten Tercer Grado. Finden Sie es verständlich, so lautete die Frage an die Hörerinnen und Hörer, dass der Gerichtshof den Häftlingen den Freigang verweigert? No, nein, sagten 58%, si, ja, 42%. Pandemie City Weihnachten. Weihnachtsstimmung wurde am Mittwoch im Porthafen erzeugt, als eine Art leuchtender Weihnachtsbaum eingeschaltet wurde. Der Baum aus Stahl und Draht ist 31 Meter hoch und soll über das Ausfallen des Weihnachtsmarktes am Hafen hinweg trösten, der dieses Jahr, wie so vieles andere, wegen Covid ausfallen wird. Umfrage Nummer 3. Cadena Ser und El Periodico haben gefragt, finden Sie die für Weihnachten vorgesehenen Einschränkungen wegen der Pandemie angemessen? Sie, ja, meinten 55%. No, nein, 45%. Und die neuen Pandemie-City-Regeln für Weihnachten sind draußen. Nicht so schlimm wie in Deutschland, wo man, wenn man Chantal heißt und in Sachsen wohnt, bei Regen nicht rausgehen darf. Wenn ich jetzt im Saarland bin, dann darf ich mich draußen mit Freunden treffen. Aber nur, wenn ein Einhorn anwesend ist. In NRW geht das auch ohne Einhorn, aber nur zwischen 11.54 Uhr und 11.58 Uhr. Ist logisch, oder? Dann noch eine Regel für alle, die Chantal heißen. Verlassen Sie auf keinen Fall an ungeraden Tagen das Haus, außer in Hessen oder bei Regen. Gucken Sie nicht so. Den Quatsch habe ich mir nicht ausgedacht. Das war der Söder, der bayerische Vollspacken. Ein kleiner Scherz, der im Moment die Runde macht in den Foren. Also, ernsthaft, die Regeln für die Weihnachtstage. Erstens, Der Plan Navidad erlaubt die Zusammenkunft von 10 Personen an den Tagen des 24., 25. und 31. Dezember und dem 1. Januar. Zweitens, die Ausgangssperre tritt am Heiligabend, Noche Buena, und zu Silvester, Noche Vieja, erst um 1.30 Uhr in der Nacht in Kraft. Drittens, das Reisen zwischen den autonomen Regionen wird erlaubt, um Familienangehörige und Anverwandte über die Feiertage zu besuchen. Die Behörden viertens raten, nicht mit Personen in Interaktion zu treten, die nicht Mitbewohner sind. Epidemiologen kritisieren diesen Plan. Aus Virenschutzperspektive ist es bedenklich zu definieren, was nun alles Anverwandte und Mitbewohner sein sollen, erklärte Daniel López Acuña, Ex-Direktor des Krisenstabs der OMS, Weltgesundheitsbehörde. Fernando Simón hingegen, der Berater der Regierung, der epidemiologische Regierungssprecher, erklärte, dass man angesichts der Weihnachtstage die Beschränkungen schon etwas runterschrauben müsste. Crime City Barcelona. Die jüngste Kriminalstatistik für Barcelona ist draußen, veröffentlicht von den Sicherheitsbehörden in Zusammenarbeit mit den Mossos d'Esquadra. Danach ergibt sich für die Monate Juni und Oktober 2020 folgendes: 4.269 Raubüberfälle auf offener Straße, 22.887 Diebstahlsdelikte, das seien 34% bzw. 59% weniger als in den Vergleichsmonaten 2019. Die Mossos aktivierten den Plan Tremall, der speziell für die Hauptstadt Kataloniens geschaffen wurde, um gegen die Intensivtäter in der Stadt vorzugehen. Der Plan Tremall wurde ins Leben gerufen, nachdem in den Jahren 2018 und 2019 die Raubüberfälle und Diebstahlsdelikte schier unerträgliche Ausmaße angenommen hatten und internationalen Alarm auslösten. 355 Diebstähle und 45 Raubüberfälle täglich, die Dunkelziffer schätzt man auf dreimal so hoch. Ein Großteil dieser Delikte wurde von einer überschaubaren Anzahl Intensivtäter ausgeführt. Die Polizei hat dabei eine Top 10 erstellt. 20 Verhaftungen innerhalb weniger Monate für Dieb Nummer 1, ein nordafrikanischer Staatsbürger und Starräuber unter den Seinen. Das Durchschnittsalter der Kriminellen liegt zwischen 20 und 30 Jahren. 19% der Kriminellen gehen im Rudel vor, besonders bei Raubdelikten mit Gewalt. 32% arbeiten zu zweit und 49% allein. Der Plan Tremall hat es möglich gemacht, dass einer von fünf Raubdelinquenten in den Knast einfahren muss. Das Doppelte als vorher. Das heißt, man konnte fünfmal Menschen auf offener Straße überfallen und musste nicht ins Gefängnis. Oder nur einer von zehn. Die am meisten geraubten Objekte nun sind Smartphones der Marke Android. Die Diebe sind da sehr wählerisch und die Räuber. Dann Brieftaschen natürlich immer im Angebot, Handtaschen und teure Armbanduhren natürlich, sowie Goldkettchen, die besonders gerne alten Leuten vom Hals gerissen werden. 200 Diebesbürger wurden von der Polizei seit dem 1. Januar in die neue Intensivtäterkartei aufgenommen. Das heißt Täter, die mehr als fünfmal wegen gewaltsamen Raubes verhaftet worden sind. Fernerhin solche, die über siebenmal wegen Diebstahls verhaftet wurden. Sie sollen wissen, so ein Polizeisprecher, dass wir sie jederzeit orten, identifizieren und festnehmen können. So ein Polizeisprecher zum Plan Tremall. Durch das Ausbleiben der Touristinnen sind die Opfer nun hauptsächlich Anwohner. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Sozialer Wohnungsbau in Barcelona. Der Großraum Barcelona rechnet mit 15 bis 140 Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Europäischen Fonds, um 100.000 Sozialwohnungen bauen zu können. Dies sieht der Plan Estratégico de la Región vor, der sogenannte PEMP, der regionale Strategieplan. Nachdem unter der Ära Pujol in den 80er Jahren die Corporación Metropolitana zerstückelt wurde, weil sie als roter Gürtel den Interessen der Katalanisten abträglich waren, hat es 23 Jahre gedauert, um die Außenbezirke Barcelonas erneut in eine administrative Einheit einzubinden. Es geht hier um die Comarcas des Barcelona-Großraumes, Baix Llobregat, Vallès Occidental und Maresme. Bürgermeisterin Ada Colau verspricht nun eine Verwaltung ohne Zentralismus. Thema Rechtsradikale. Die Teilnahme des Vizepräsidenten des katalanischen Parlaments, Josep Costa, an einem Treffen, bei dem auch rechtsradikale Independentista-Parteien anwesend waren, um mögliche neue Bündnisse auszuloten, hat den Protest der Linksseparatisten von ERC und besonders CUP ausgelöst. Costa sagt nun, er habe nicht gewusst, dass die Front Nacional de Catalunya oder die Força Catalunya bzw. deren Vertreter bei dem Treffen anwesend gewesen seien. Während ERC-Sprecher den Rücktritt von Costa forderten, nahm Frau Laura Borràs von Junts den Mann in Schutz. Auch der in der Versenkung verschwundene Torra erklärte, dass Costa eine Person sei, die sich um die Sache des Independentismus verdient gemacht habe. Da kann man sich schon mal mit Neonazis treffen. Warum auch nicht? Barcelona Crime City 2. Dreimal lebenslänglich hat die Staatsanwaltschaft von Barcelona für den Narco-Boss Ángel A. El Señor del Paralelo alias Cacón gefordert. Cacón und drei Mitangeklagte werden des heimtückischen Mordes an drei Mitgliedern einer konkurrierenden Drogenräuberbande angeklagt, die ein gewisser Jean Carlitos angeführt hatte. Die Taten gehen auf die Zeit von April 2017 zurück. Die konkurrierende Bande hatte die Bande von El Señor del Paralelo beklaut. Alle Angeklagten sind Bürger der Dominikanischen Republik. Kommen wir noch einmal auf die Wahlen zum katalanischen Parlament im Februar 2021 zu sprechen. Nach einer Meinungsumfrage von GESOP, das Meinungsforschungsinstitut, bevorzugt die Mehrheit der katalanischen Wähler eine Linkskoalition für Katalonien, bestehend aus PSC, Sozialisten, ERC, Linkskatalanisten und CUP und Podemos natürlich. Nämlich 37,5% wollen solch eine linke Koalition. Diejenigen, die eine Koalition aus reinen Separatismusparteien bevorzugen, sind 26,6% der Befragten. Und nur 20% bevorzugen eine große Koalition von Anti-Independentismo-Parteien. An letzter Stelle steht eine Rechtskoalition aus allen rechten Parteien, seien es nun Constitucionalistas oder Independentistas. Thema Nazifahnen. Das Rathaus von Barcelona und die Landesregierung von Katalonien, Generalitat, haben bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die rechtsradikalen Demonstranten gestellt, die am vergangenen Samstag zum Tag der Verfassung mit 200 Protestierern, unter anderem Nazifahnen, auf der Plaza Sant Jaume zur Schau gestellt hatten. Die Neofaschisten hatten sich lautstark vor der Generalitat postiert und ihre Hassbotschaften gegen Linke und sogenannte Separatisten geschrien. Die Mossos hatten Mühe, eine von den CDRs, das sind die Comités de la Defensa de la República, also katalanistische Separatisten, einberufene Gegendemo vom Platz fernzuhalten. Bürgermeisterin Ada Colau sagte hierzu, dass das Rathaus von Barcelona die Vorfälle angezeigt habe und strafrechtlich verfolgen lassen werde. Denn Meinungsfreiheit sei eine Sache, die Propagierung von Faschismus und Nazi-Ideologie eine andere. Die Polizei nahm zwei Rechtsradikale wegen zur Schaustellung verfassungswidriger Symbole fest. Sie hören Niemandsland 91.4 FM. Es ist ein schöner, aber recht kalter Mittag hier im Zentrum von Barcelona.

kommt ein frisch Verrat. Tut man einen falschen Tritt, dann hört man es schon rufen, der Kerl muss aus dem Glied. Patronentasche runter, den Säbel abgelegt und tapfer drauf geschmissen, bis er sich nicht mehr regt. Ihr Herren, nehmt's nicht wunder, wenn einer desertiert. Wir werden wie die Hunde mit Schlägen strapliziert. Und bringen sie uns wieder, sie hinken uns nicht auf. Das Kriegsrecht wird gesprochen, der Kerl muss Gassenlauf. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal, allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual? Und wenn wir Gassen laufen, dann spielet man uns auf. Mit Waltern und Trompeten, da geht es wacker drauf. Da werden wir gehauen von manchem Musketier. Der eine hat's bedauern, der andere gönnt es mir. Und werden wir dann alt, wo wenden wir uns hin? Die Gesundheit ist verloren, die Kräfte sind dahin. Und endlich wird es heißen, ein Vogel und kein Nest. Hey Alter, nimm den Bettelsack, bist auch Soldat gewest. O König von Preußen, du großer Potentat, wie sind wir deines Dienstes so überdrüssig satt? Was fangen wir jetzt an in diesem Jammertal, allwo ist nichts zu finden als Mühsal, Not und Qual? Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert, wenn die Nachrichten alles verdrängen, vom Algorithmus regiert. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert? Worüber würde ich singen, wenn wir uns alle im Chaos verlieren? Über ein Meer aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz, oder darüber, dass so viele Brüder in ihrem eigenen Eis erfrieren. Oder darüber, dass das, was in Hanau geschah, mich bis heute schockiert. Oder darüber, dass Morde wie diese so schnell niemand mehr interessieren, weil sich Menschenketten immer nach ein paar Stunden verlieren. Schreibe ich irgendwann mal Balladen, die niemanden mehr stören, über die letzten Wahlen und einen Konzern, dem alles gehört. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert, wenn wieder Bücher brennen und wir uns alle im Chaos verlieren? Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert? Lieder kann niemand verbrennen und sie sind warm, wenn du frierst. Und glaub mir, ich werde singen, auch wenn es niemanden mehr interessiert. Vielleicht schreibe ich irgendwann über den Weltuntergang. Der Titel Die letzte Ballade hat, finde ich, einen sehr guten Klang. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, zur ersten Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, unserem wöchentlichen Kinomagazin, hier am Ende der Radioshow Radio Niemandsland auf Contrabanda FM. Dank an Didi, den Mastermind hinter dieser Sendung, dass du mich eingeladen hast und mir die Möglichkeit gibst, hier Filmtipps zu präsentieren. Die Idee dieser Kinosendung ist, wöchentlich Kino-Highlights zu präsentieren, die wir persönlich für sehenswert halten. Wir, das sind Didi und ich. Und ich fange heute an mit ein paar Kinotipps für Filmklassiker, denn ich finde, es ist Vorweihnachtszeit oder überhaupt für die Weihnachtsfeiertage und da hat man immer irgendwie Lust auf Filmklassiker. Ich fange an mit ein paar Empfehlungen aus der Filmoteca. Die Filmoteca de Catalunya kennt jeder im Raval, gelegen in der Plaza de Salvador Seguí. Und die haben diese Woche eine tolle Ausstellung am Start, finde ich, oder den ganzen Dezember über. Eine Fotoausstellung mit Fotos von dem Fotografen Milton H. Green, der Marilyn Monroe in sehr intimen Momenten ihres Lebens, aber auch in öffentlichen Momenten abgelichtet hat. Und diese Fotoausstellung lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Kostet keinen Eintritt, kann man sich so anschauen. Und sie begleiten das Ganze mit ein paar tollen Klassikern von Marilyn, Niagara von Henry Hathaway. Some Like It Hot gibt's natürlich von Billy Wilder. Asphalt Jungle von John Huston, alles tolle Filme, aber ich habe mir rausgeschaut als Tipp für den Abend vor der Heiligen Nacht, nämlich den 23.12. der sogenannten Heiligen Nacht. Zwei Filme, die ich besonders toll finde. Marilyn Monroe singt Diamonds Are the Girl's Best Friend in dem Komödienklassiker von Howard Hawks aus dem Jahr 1953, Gentlemen Prefer Blondes. Neben Marilyn Monroe ist Jane Russell dabei und das ist ein ganz toller Komödienklassiker in ganz tollen Technicolor-Farben. Und das Tollste daran ist, sie zeigen den in 35 mm, also auf Zelluloid. Wahrscheinlich mit Kratzern und Schrammen und Knistern und allem, was dazugehört, aber das macht das Ganze ja besonders charmant. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Der zweite Film am 23. Dezember ist im Prinzip der erste Film in diesem Double Feature mit Marilyn Monroe um 16 Uhr. River of No Return, ein Western-Klassiker von Otto Preminger 1954, also ein Jahr nach Gentlemen Prefer Blondes, in die amerikanischen Kinos gekommen. Auch dieser Film in 35 mm Technicolor, CinemaScope. Ein echtes Erlebnis. Marilyn Monroe haucht. Nee, sie singt. Sie haucht. One Silver Dollar und River of No Return. Zwei richtige Klassiker-Songs von ihr. Und die wird begleitet von Robert Mitchum auf einer Floßfahrt durch die wilden Canyons des Wilden Westens. Ein Abenteuerklassiker, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Cash needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. Was gibt's noch in der Filmotheca außer den Marilyn Monroe-Filmen? Filme von Robert Bresson, ganz spannend. Und sie haben aber auch noch ein paar ganz andere tolle Sachen am Start. Und leider ausgerechnet am 23.12., am gleichen Abend, der Komödienklassiker von Ernst Lubitsch. Sein oder nicht sein, heißt der Film auf Deutsch. Ninotchka. Kennt fast jeder, der mal Filme von Ernst Lubitsch geguckt hat. Die wunderbare Greta Garbo, das erste Mal in einer Komödie zu sehen. Der Film ist in Schwarz-Weiß, 1939 in den USA erst aufgeführt. Es geht um drei Inspektoren, die von der KP aus Russland nach Paris geschickt werden, um den Schmuck von der Zarenfamilie zu veräußern. Und das Ganze soll natürlich überwacht werden und da kommt Ninotchka ins Spiel. Aber mit den Verlockungen des Kapitalismus ist es so eine Sache. Und wer den Film jemals im Kino gesehen hat oder überhaupt gesehen hat, wird niemals die drei kommunistischen Inspektoren vergessen. Ganz, ganz toll. Ja, damit wäre ich eigentlich durch mit dem, was es so in der Filmoteca zu sehen gibt. Die Filmoteca, finde ich, hat immer so ein bisschen so einen angestaubten Hauch von Filmmuseum, aber egal. Und auch das Programm ist nicht immer ganz nach meinem Geschmack. Es ist mir oft viel zu viel russisches Kunstkino und Dokumentarfilme. die, sage ich mal, mehr oder weniger nur interessant sind, aber darüber hinweg gesehen, es ist eine günstige Möglichkeit, in einem staatlich geförderten Kino tolle Filme zu sehen. Und ganz nebenbei bemerkt, der Buchladen im Eingang ist auch ganz große Klasse. So, Didi, ich mache eine kurze Pause und nach dem nächsten Einwurf von dir oder nach dem Musikstück, was du vorbereitet hast, ich weiß es nicht genau, denn wir machen hier Homeoffice mit dieser Sendung, geht's weiter. Ich gebe mal das Mikro an Didi weiter. Ja, danke, Bammel. Ich übernehme. Das klappt ja ziemlich gut hier mit unserer Konferenzschaltung. Und ich bringe noch ein paar Takte von einem anderen Lied. Da singt die gute Marilyn mit Jane Russell zusammen. When love goes wrong, nothing goes right. Also, wenn's mit der Liebe schief geht, dann klappt auch sonst nichts. Bis gleich. Love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh. The sun don't beam, the moon don't shine, the tide don't ebb and flow. Ja, während Marilyn hier im Hintergrund noch River of No Return haucht, komme ich zum zweiten Teil unser Niemandsland-Kinoshow Bambule auf der Leinwand. Ich habe mir überlegt, diese kleine Kritik sollte mir ja erlaubt sein am Präsentationswesen der Filmotheka. Ich wollte natürlich damit überhaupt nicht sagen, dass ihr da nicht hingehen sollt. Es ist wirklich ein Wahnsinnskino. Ganz toll finde ich allerdings auch, wenn man auf klassisches Kino steht, einen der schönsten Kinopaläste von Barcelona, nämlich das Phenomena-Kino. Gelegen ein bisschen oberhalb von der Sagrada Familia in der Santa Maria Claret 168, eine ehemalige Bingo-Halle, die vor ein paar Jahren umgebaut wurde zu einem der schönsten Kinopaläste von Barcelona. Und auch die machen ganz viel klassisches Kino neben den aktuellen Erstaufführungen, oft sehr schön präsentiert in astreiner Bild- und Tonqualität, auf einer riesigen Leinwand in einem tollen großen Kinosaal und jetzt zu Corona-Zeiten auch unter sehr guten Sicherheitsbedingungen. Also ich habe mir da neulich was angeschaut und ich war ganz erstaunt, wie gut das organisiert ist. Was habe ich gesehen? La Guerra de las Galaxias, Episodio 5, die fünfte Episode von einer Kinoserie, die damals noch Krieg der Sterne hieß, Star Wars, die Episode 5, The Empire Strikes Back. Luke Skywalker im Kampf gegen das Imperium zusammen mit Han Solo und der Prinzessin Leila und den ganzen Wesen, die ihn dabei umgeben, vor allen Dingen dem wunderbaren Roboter R2-D2. Und ich habe den Film bei seiner Erstaufführung im Winter 1980 gesehen. Hier in Spanien ist der Film im Oktober 1980 gestartet und zum 40-jährigen Jubiläum sollte er eigentlich auch in Phenomena-Kino gezeigt werden, aber da kam uns ja der Lockdown dazwischen. Jetzt geht's wieder, wir dürfen wieder ins Kino gehen und wir können uns diesen wunderbaren Film jetzt also im Dezember hier auf der großen Leinwand im Phenomena-Kino anschauen. Wie gesagt, ich habe es neulich gemacht und es ist wirklich irre, wie man da seine Kindheitserinnerungen auffrischen kann. Ich war 10 Jahre, als ich den Film auf der großen Leinwand gesehen habe und ich glaube, er hat mein ganzes Leben irgendwie mehr oder weniger ein bisschen geprägt. Und ich habe den dann über viele Jahrzehnte nicht mehr angeschaut und jetzt vor ein paar Tagen, wie gesagt, auf der großen Leinwand nochmal wiedergesehen. Das ist echt ein irres Erlebnis. 40 Jahre später den gleichen Film nochmal in herausragender Bild- und Tonqualität zu sehen. Wann wird's gezeigt? Das nächste Mal. Samstag, 26. Dezember um 20.10 Uhr und Sonntag nicht, aber am Mittwoch, den 30. Dezember nochmal, genau, um 15 Uhr nachmittags. Also wer Bock hat, sich das als Kinoklassiker auf seine Agenda zu machen, unbedingt empfehlenswert für Science-Fiction-Film-Fans, sowieso ein absolutes Muss. Wer mit der Familie ins Kino gehen will, ist auch im Phänomenal gut aufgehoben. Und zwar am Sonntag, den 27. Dezember, gibt es einen ganz interessanten Beitrag, nämlich La Cenicienta, Cinderella, sagt man. Gezeigt in 35mm Filmqualität. Ein Walt Disney-Klassiker aus dem Jahr 1950 aus den USA in wunderschönen Farben, vor allen Dingen im Original mit spanischen Untertiteln. Das gilt übrigens für fast alle Filme, die sie dort zeigen. Abschließend vielleicht noch ein toller Abenteuerfilm, Gladiator, wird gezeigt im Ciclo de Sound of Hans Zimmer. Russell Crowe in dem Gladiatoren-Filmklassiker von Ridley Scott am 28. Dezember. Und wer am 1. Januar noch nichts vorhat, vielleicht die Nacht davor zu tief ins Glas geschaut hat und noch so leichte Kopfschmerzen hat, der kann seine Kopfschmerzen noch ein bisschen weiter ausbauen, indem er sich anschaut, das Musical La La Land ist noch kein Klassiker. Ryan Gosling und Emma Stone in einem Filmmusical mit vielen mehr oder weniger tollen Songs, sage ich mal, aber es ist schon ein toller Film, das muss man sagen, selbst wenn man so wie ich nicht auf Musicals steht, 2016 erschienen und mit vielen Oscars ausgezeichnet, soweit ich mich erinnere. So, liebe Kinofreunde, ich glaube, ich konnte euch ein bisschen helfen, den Überblick zu behalten über die vielen tollen Filme, die zum Weihnachtsfest in Barcelona über die große Leinwand flackern. Ich bedanke mich für die Sendezeit bei Dedi und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die geneigten Hörer und Hörerinnen von Radio Niemandsland sind gerne eingeladen, mich hoffentlich dann nächste Woche wieder zu begleiten durch die Kinolandschaft von Barcelona. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Bammel, für deinen Beitrag Bambule auf der Leinwand, Kino im Niemandsland, Kino bei Kontrabanda FM in deutscher Sprache für Kinofans hier in Barcelona. Besonders jetzt in Corona-Zeiten, wie du betont hast, ist das ja sehr wichtig, dass man rausgeht, dass man trotzdem die Kultur fördert, dass man die Orte besucht. Ich werde auch gleich einen Beitrag bringen zu Filmen im Museum. Und zwar gibt es hier im CCCB-Museum eine sehr interessante Ausstellung von Kurzfilmen eines Malers, der heißt William Kentridge. Die letzte Viertelstunde im Niemandsland. Bleiben wir beim Thema Kino. Eine andere Art von Kino gibt es diesmal im CCCB zu sehen, nämlich die interessante, düstere, bestürzende Bilderwelt des südafrikanischen Künstlers William Kentridge unter dem Titel Lo que no está dibujado. Könnte man übersetzen mit Was nicht gezeichnet wurde. Zu sehen sind ein gutes Dutzend Kurzfilme über den Aufstieg und Niedergang des Johannesburger Immobilienhais und Großindustriellen Soho Eckstein und dessen alter Ego oder existenziellen Gegenentwurf, den Dichter und Träumer Felix Teitelbaum. Protagonist ist auch die Riesenstadt Johannesburg, Zentrum der weißen Apartheidsdiktatur, die bis Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts reichte. William Kentridge ist der Sohn von Anti-Apartheids-Aktivisten und Rechtsanwälten. Der Vater vertrat die legalen Interessen zum Beispiel von Nelson Mandela und der Familie des von weißen Rassisten ermordeten Steve Biko. Die Mutter gründete das erste Gratis-Anwaltskollektiv in Südafrika, das sich für die Rechte der schwarzen Menschen einsetzte. Zu sehen sind im obersten Stockwerk des CCCB in der Calle Montalegre, also die Filme, die zwischen 1989 und 2020 entstanden sind. Jeder Film ist so zwischen 4 und 10 Minuten lang. Es sind in Kohle gezeichnete Animationsfilme, die in die Finsternis der menschlichen Abgründe eintauchen, am Beispiel einer Stadt und eines Magnaten und seiner Opfer. Johannesburg, Second Greatest City After Paris, heißt der erste Film. Man schaut und geht von Saal zu Saal und ist fasziniert. Die Filme laufen in der Endlosschleife und man möchte schon nach dem ersten Schauen keinen von ihnen mehr verpassen. Sehr schön dargestellt, auch die Liebesgeschichte und die in blau gezeichneten Gefühle des Protagonisten Eckstein. Erwähnen sollte ich auch die Filmmusik, die vom Jazz über Chorgesang bis zu experimentellen elektronischen Klängen reicht. Auch klassische Musik, etwa von Dvorak, erklingt beim Kurzfilm Mine, die Mine. Man sieht Bilder, die Ausbeutung, Tyrannei, Rassismus und den Holocaust sogar assoziieren und doch Klischees und eindeutige Agitprop-Aussagen vermeiden. Gut, wem das alles nicht reichen sollte, der kriegt noch eine Auswahl der riesigen und verblüffend ausdrucksstarken Wandteppiche Kentridge zu sehen. Sie hängen in den Sälen und laden zum Nachdenken ein. Und ganz am Schluss im unteren Stockwerk schließt die Ausstellung mit einer Art überdimensionalen Karnevalszug oder Prozession, die 40 Meter lang auf eine Reihe gewaltiger Leinwände projiziert wird. More Sweetly Play the Dance heißt das Spektakel. Der Titel erinnert an Paul Celan, aber auch an mittelalterliche Totentänze und Jazzumzüge, zum Beispiel in New Orleans. Die alte Auffassung, man könne tanzend dem Tod entrinnen, beziehungsweise den Tod von sich fernhalten, indem man tanzt, ist hier auf faszinierende Weise dargestellt. Eine wirklich irre, faszinierende, bereichernde Ausstellung. William Kentridge, geboren 1955 in Johannesburg, ist weltweit bekannt für seine Zeichnungen, Filme, Theaterproduktionen und Operninszenierungen. Also hingehen, Leute, sich faszinieren lassen. Die Ausstellung William Kentridge, Lo que no está dibujado, geht noch bis zum 21. Februar 2021. Ort, das CCCB-Museum in der Montalegre 5. Und das war's auch schon. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern im heutigen Niemandsland. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns 2 Stunden zuzuhören. Ich hoffe, Sie haben etwas Neues erfahren und Sie haben Anregungen von uns bekommen, sowohl politische als auch kulturelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss, Agur, Adeo.